So gibt es in Deutschland eine wahre Fülle von Territorialherrschaften, jede vor die Versuchung gestellt, durch Erbteilungen die Zersplitterung des Reiches zu vergrößern, aber auch jede am Werk, den Schwächeren mit dem Ellenbogen vorzustoßen, um wachsen zu können. So kommt während des Interregnums überall der Wehrlose unter die Räder, so der Reichsbesitz, aber nicht mehr die Städte. Die haben sich vorgesehen. Die rheinischen Städte Köln, Mainz, Speyer, Bingen, Oppenheim, Straßburg und Basel haben sich 1254 zusammengeschlossen und wehren sich gegen die in Raubritterweise beginnenden unrechtmäßigen Zölle am Rhein. Ein Bundestag zu Worms schafft Rechte und Pflichten und bestimmt Strafen für Friedensbrecher. Schon 1241 haben sich Hamburg und Lübeck verbündet, dann Hamburg mit Braunschweig, Bremen mit Lüneburg und den Städten am Harz, Lübeck mit Wismar, Rostock, Wolgast, Stralsund und Greifswald. Wehe dem Straßen- oder Seeräuber, seit der mächtige Kaufherrenbund, die stolze Hansa, heranwächst. Sie gibt dem deutschen Namen neue Geltung im Norden. Wir können aus ihren Erfolgen ahnen, was aus einem einigen Deutschland im 13. und 14. Jahrhundert hätte werden können. Mitten innerhalb der bunten Territorien wehrt sich verzweifelt der Ritter, für den es keine Verwendung mehr gibt und dessen große Zeiten mit den Römerzügen und der Ministerialherrschaft in Italien vorbei sind. Er wehrt sich seiner Haut und, solange es keinen anerkannten Herrscher gibt, auch wirkungsvoll, aber als Raubritter, wie dies erschütternd das mittelhochdeutsche Gedicht von Meyer Helmbrecht zeigt. Da dieser Straßenraub immer noch einen Schimmer der alten Romantik und durch seine Wehrhaftigkeit auch von der Ehre des alten Rittertums besitzt, so stoßen zu ihm, wie wieder der Meyer Helmbrecht zeigt, auch gewalttätige, arbeitsscheue und beutegierige Elemente aus der Bauernschaft, die das Unwesen noch mehren. So wimmelt es im damaligen Deutschland von Raubnestern und die Faust verkörpert das Recht. Die Fürsten beginnen wieder an eine Königswahl zu denken. Alphons von Kastilien, Philipp von Frankreich und Karl von Anjou rühren sich, aber der Papst braucht jetzt einen Deutschen als König, da ihm die Franzosen in Unteritalien zu mächtig sind und er nicht das Reich eines Friedrich wiedererstehen sehen möchte. Der beste deutsche Kandidat wäre mit seinem mächtigen Besitz und seiner deutschen Kolonisation in Böhmen und Mähren Ottokar gewesen. Seine Wahl hätte vielleicht das Schicksal der Sudetenländer endgültig im deutschen Sinn entschieden und damit dem Reich ein Bollwerk, zugleich Zentrum für Neukolonisation, gegeben. Aber die Kurfürsten wollen ja keinen mächtigen deutschen König. Sie suchen sich aus den kleineren Dynastien einen tüchtigen Mann heraus, der Ordnung hält, ohne ihnen selbst gefährlich werden zu können. So fällt ihre Wahl auf den tüchtigen Haudegen und emsigen Mehrer seiner ohne dies nicht unbeträchtlichen Habe, den Grafen Rudolf von Habsburg, der eben mit dem Bischof von Basel in Fehde liegt, um ihm eine Zahlung herauszupressen. Diesem Rudolf gehören der Sundgau im Elsass und der Aargau und Thurgau in der Schweiz, dort auch mancher weitere Besitz und manche Hoheitsrechte. Sein Vetter Friedrich von Hohenzollern, der viel für diese Wahl gewirkt, überbringt ihm die Nachricht. Da die Kurfürsten nichts um der höheren Ehre Gottes willen tun, muss ihnen Rudolf, den sie als wohlhabend kennen, die Wahlkosten vergüten. Er muss auch zusagen, sich bei wichtigeren Entscheidungen in sogenannten Willebriefen ihre Zustimmung einzuholen. Der kluge Habsburger aber kann seine Wähler auch noch anders gewinnen. Er hat 7 heiratsfähige Töchter. Am Abend seiner Krönung gibt er bereits eine dem Pfalzgrafen Ludwig zur Braut, eine andere dem Herzog Albrecht von Sachsen. Dies geschieht am 24. Oktober 1273. Dem Papst zeigt Rudolf I. 1273 bis 1291 die Wahl mit der Bitte um die Kaiserkrone an. Er verzichtet auf die Ausübung jeder Herrschaft in Italien und bestätigt die alten Schenkungen. Mit Schaudern sehen wir, was aus der Königsmacht von einst geworden ist. Der Papst nimmt die Gesandtschaft freundlich auf und weist die des Böhmen ab, der darüber klagt, dass die böhmische Stimme bei der Wahl übergangen worden sei. Bei einer Zusammenkunft zwischen Papst und König in Lausanne verspricht Rudolf einen Römerzug zur Krönung und einen Kreuzzug. Aus beidem ist nichts geworden. Der Papst findet keine Zeit zum Mahnen, denn er ist schon im folgenden Jahr gestorben. Der neue Herrscher aber steht bereits gegen den Böhmen, den er in behutsamster und griffsicherer Diplomatie angeht. Er sichert sich die kirchlichen Nachbarn Ottokars, den Erzbischof von Salzburg, den Regensburger und den Passauer Bischof. Im Herbst desselben Jahres 1274 lässt er sich durch den Reichstag die Vollmacht erteilen, alle seit Friedrichs Absetzung 1245, diese Datierung wirkt allerdings erschütternd, dem Reich entfremdeten Gebiete einzuziehen. Aufgefordert, seine Lehen vom Reiche zu nehmen, erscheint der Böhmenkönig nicht. Auf einem Reichstag von Augsburg bestreitet er die Rechtmäßigkeit der vorgenommenen Königswahl und fordert die Belehnung mit all seinen Ländern. Da er im Trotz verharrt, wird ein Jahr darauf die Reichsacht über ihn verhängt. Trotz seiner Zuversicht findet der Böhme an Rudolf seinen Meister. Schwäbische Herren, auf die er große Hoffnungen gesetzt, werden durch einen raschen Überfall Rudolfs zur Ruhe gebracht. Den Niederbayern, auch einen der Freunde Ottokars, gewinnt der König, indem er ihm seine Tochter Katharina vermählt. Durch eine Ehe zwischen Elisabeth, der Tochter des reichen Grafen von Görz und Tirol Meinhard, und seinem Sohn Albrecht, bringt er den mächtigen Landesherrn auf seine Seite und so kann es mit sicherer Siegesaussicht gegen Ottokar gehen. Meinhard erobert Kärnten und Steiermark, Rudolf aber ist in Österreich eingerückt und zwingt Wien zur Ergebung. Dem Tschümeslieden sinkt der Mut. Er erscheint vor dem König, den er eben noch verhöhnt hatte, und nimmt von ihm den böhmischen Besitz zu Lehen, auf Österreich, Kärnten und Steiermark verzichtend. Eine Doppelhochzeit soll nach der Meinung des alten Praktikus Rudolf den Groll des Überwundenen in ehrliche Freundschaft verwandeln. Wenzel und die habsburgische Jutta, Hartmann und die böhmische Kunigunde sollen ein Paar werden.